Irmin Schmidt, der Keyboarder von Ken, sagte 1974 dem französischen Rockmagazin Best: Es ist alles eine Konstruktion mit mehreren Etagen. Zuerst wird eine gemeinsame Improvisation aufgenommen. Dann hört man sich das gemeinsam an, man behält bestimmte Themen, Ideen für Rhythmen oder Akkordfolgen. Auf der Basis dieser ersten Collage wird wieder improvisiert. Diese Operation wird so lange wiederholt, bis alle mit dem Resultat zufrieden sind. Also ich denke doch ziemlich viel darüber nach und sagen mir, dass man die Entwicklung nicht aufhalten kann und dass sich diese Dinge in der einen... Es ist aber ein Irrglaube zu glauben, dass das Schlagzeug durch elektronische Instrumente ersetzt wird. Dass das Schlagzeug in... Das ist ein Irrglaube zu glauben. Das ist aber eine Realität, dass heute viele Schlagzeuger arbeitslos werden. Gut, viele Schlagzeuger werden heute arbeitslos, weil viele Leute eben mit diesen Maschinen, mit diesen Sklaven das gut machen können.